eigenen Land ist er jetzt schon sehr bekannt. Unser rosa Elefant. Jetzt sitzt der Fett in seinem Pool. Alle denken, er ist schwul. Das juckt ihn nicht, da bleibt er cool. Denn ist der Ruf, der ruiniert, lebt sich gänzlich und geniert. Denkt er sich und unernährt. Er kann die Menschen nicht mehr sehen. Er möchte zu Oktatlon gehen. Als Trompeter, das wär schön. Vorbei und hoch, auf der Bühne und ins Publikum. Er zeigt seine Kunststücke und trompetet wie so. Die Spots brennen ihm auf sein Haupt. Es gibt keinen, der nicht an ihn glaubt. Außer Spießer, Normalos und X-Men, Paxi, Judas, A.O. Jetzt springt er vorbei und hoch, auf der Bühne und ins Publikum. Er zeigt seine Kunststücke und trompetet wie so.